Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Dieses Jahr feierte das New York in Bethanien sein 10. Jubiläum. Seine bewegte Geschichte, ausgehend von der Räumung der Yorkstraße 59 in Kreuzberg, sowie die aktuellen Fragen rund um das Thema Besetzen in Berlin, stehen im Mittelpunkt des vorliegenden Interviews. Wir entschuldigen uns für die bescheidene Audioqualität. Viel Spaß. So, hallo. Hi. So, wir haben uns heute hier mal getroffen, weil wir feiern ja quasi dieses Jahr 10 Jahre die Besetzung des New Yorks in Bethanien. Und genau, wir treffen uns gerade, weil du ja quasi damals dabei warst. Und genau, ich wollte mal so von dir wissen, wie es eigentlich damals so ein bisschen dazu gekommen ist, dass es überhaupt möglich war, so einen Raum wie Bethanien zu besetzen. Ja, das war eine ganz ganz special Situation, also ganz besonders. Das heißt, so mehrere Faktoren waren da im Spiel, die es möglich gemacht haben, das Haus hier so zu halten. Uns ging es ja darum, dass wir das Projekt York 59 erhalten. Also wir hatten ein Projekt aufgebaut seit 88, wo ich auch mit dabei war. In Kreuzberg auch, ein legales Wohnprojekt mit Gewerbemietverträgen, das dann aufgrund von einem Eigentümerwechsel dann nicht gehalten werden konnte, weil wir das politisch nicht durchsetzen konnten, ihn sozusagen zurückzudrängen oder davon abzuhalten, eben weiter diese Pläne zu verfolgen, sodass es dann genau vor 10 Jahren, am 11.06.2005, zu einer ziemlich aufsehenerregenden Räumung kam mit 500 Bullen und Sitzblockade drin, Sitzblockade draußen und viel Presse und was ich in der türkischen Tageszeitung Hürriyet ist auch mit Foto und so von der Räumung berichtet worden, immer so zum Beispiel. Also es war eine ziemlich große Sache so und wir hatten eben 1,5 Jahre vorher angefangen, oder eigentlich 2 Jahre vorher, zur Öffentlichkeit für zu schaffen für unsere Situation seit dem Besitzerwechsel. Und richtig, richtig viele Sachen mit vielen Unterstützungsaktionen von außerhalb, also von Leuten, die nicht direkt im Projekt wohnten, mitgemacht haben, da auf die Beine gestellt. Es war also schon echt erstaunlich viel. Also klar, auch vergleichbar mit anderen Mobilisierungen zu anderen bedrohten Hausprojekten, aber jetzt nur eben aus der Sicht, dass wir das als quasi so ein Faustpfand in der Hand hatten, um dann weiter hier in Bethanien, was der stand und dann von uns 5 Tage nach der Räumung besetzt wurde, um das halten zu können, war das nicht unwichtig. Also das war vor allem auch eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit, die eine Rolle spielte, dass wir eben so kurz nach der Räumung dann gleich angefangen haben, ein neues Projekt zu besetzen. Und ein anderes Element war noch, dass die PolitikerInnen, die wir halt in unserem Bemühen eben ja irgendwie Unterstützung zu kriegen und auch zu fordern, dass sie sich für unseren Projekterhalt einsetzen, den Besitzer zu runden Tischen einladen, Druck machen, dass vielleicht der Liegenschaftsfonds ein Gebäude im Dreieckstausch mit dem Eigentümer hergibt, sodass er nicht unser Haus behält, sondern das uns lässt. Wir hatten es dann gekauft und so. Also lauter solche Bemühungen waren halt Teil unserer politischen Öffentlichkeitsarbeit und da hatten eben die eher linkeren Fraktionen hier im Bezirk und auch im Abgeordnetenhaus uns immer auch zugestimmt und gesagt, ja, ja, klar, wir finden es total super, dass wenn ihr da bleiben könntet und wir können halt nicht so viel machen, halt dem Besitzer ein bisschen Druck machen, aber letztendlich, ja gut, dann ist halt gescheitert und der wollte nicht und da können wir jetzt auch nichts machen und Körting mit seinen Schergen, also im Senat, SPD, hat dann eben die Räumung vollzogen, angeordnet. Und aber das war halt auch nochmal so eine Stimmung innerhalb der Parteien, wo irgendwie klar war, sie haben uns öffentlich unterstützt. Das wurde überall auch ja bekannt gegeben oder wir haben es auch eingefordert, dass wir es öffentlich sagen. Und dann haben wir eben hier diesen Südflügel im leerstehenden, oder der Südflügel stand leer in Bethanien, weil das Sozialamt hier vorher drin war, Hartz IV gerade vorher abgewickelt, also das Sozialamt abgewickelt war und Hartz IV eingeführt wurde 2005 Januar. Stand es ein halbes Jahr lang leer. Und da das Gebäude hier in Senatsbesitz mit Bezirksverwaltung war, waren wir so ein bisschen in der Bredouille, uns hier gleich zu räumen, weil es war klar, sie haben uns unterstützt und könnten auch nicht so richtig dran vorbei und weiter irgendwie uns hier zu unterstützen. Und dann war es noch so eine besondere Situation, dass halt die Bezirksbürgermeisterin Frau Reinauer von der PDS gerade nicht hier war, der Herr Poster, der Wirtschaftsstadtrat hier für das Gebäude zuständig, der war auch gerade nicht da. Dann hat der Baustadtrat Franz Schulz, der von den Grünen, uns so ein bisschen unter die Arme gegriffen und hier mit Ströbele zusammen einfach nach der Besetzung ist er hier aufgetaucht und hat hier breit grinsend halt gesagt, ja, okay, gucken wir mal, was wir machen können und so. Ihr sucht ja irgendwie ein Ersatzobjekt für die J 59 und da gucken wir mal, vielleicht können wir ja nochmal ein Ersatzobjekt irgendwo verschaffen und uns irgendwie bemühen, uns für euch einzusetzen. Und dann haben wir uns eben so von Duldung zu Duldung gehangelt und letztendlich war dann eben auch ein wichtiges Moment, dass eine Bürgerinitiative sich gegründet hat, in der wir dann auch aktiv waren, die gegen die geplante Privatisierung des gesamten Gebäudes hier, was eben schon vor unserer Besetzung geplant war, das zu privatisieren, gekämpft hat, Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat und auch das neue Instrument des Bürgerinnenbegehrens, was sowas ist wie ein Volksbegehren auf Bezirksebene, zu nutzen, um Unterschriften zu sammeln, um quasi dem Bezirk hier, der Bezirksverordnetenversammlung, das ist quasi das Parlament vom Bezirk, so einen Beschluss abzuringen, dass sie gegen den Verkauf oder gegen den geplanten Verkauf an Privatinvestor sind. Und weil wir das eben erfolgreich mit den Unterschriften geschafft hatten, waren sie so ein bisschen in der Not, dann auch zu verhandeln, wie wir da eben eine richtige Abstimmung in Kreuzberg-Friedrichshain vermeiden konnten. Das heißt, wenn wir nicht verhandelt hätten, dann hätte es richtig so eine Abstimmung gegeben, im Zusammenhang vielleicht mit der Abgeordnetenhauswahl oder so. Und ja, das wollten beide Seiten nicht so unbedingt gerne, so, weil es ja nicht so richtig klar war, ob in Friedrichshain dann auch so eine große Sensibilität dafür ist, hier gegen die Privatisierung von dem Haus. Ja, und dann war klar, dass wir eigentlich da auch ein bisschen Kompromisse eingehen müssen. Also wir haben dann so ein Anwohnerinnenforum nicht durchgekriegt und haben aber eben erreicht, dass hier der Südflügel, mindestens eben der Südflügel, eigentlich war auch geplant, das gesamte Gebäude zu so einem politischen, sozialen, kulturellen Zentrum zu machen, weil hier eben auch noch andere Gebäudeteile leer standen, weil eben die Privatisierung geplant war und der Investor da eben auch so ein bisschen was haben sollte, womit er da auch jetzt selber wirtschaften kann, weil nicht nur die Bestandsmieten, die hier drin sind, also Musikschule und Kunstraum Kreuzberg, so bezirkliche Einrichtungen und so. Und das war eigentlich schon so eine, war ein Kompromiss, aber war für uns erstmal okay. Wir haben ja den Südflügel, können irgendwie damit arbeiten, dass wir dann eben einen Vertrag gekriegt haben und eine Zusicherung auf 3x5 Jahre. Und eben auch andere Räume, die hier noch frei standen, dann eben der Heilpraktikschule und dem Theaterspielraum, heißt es jetzt, also damals hieß es anders. Und der Kita, die ja eben von 73 an bestanden hatte, den halt Erhalt bzw. neu anfangen zusichern zu können. Das hat eben dazu geführt, dass wir vier Projekte jetzt in so einem Südflügel zusammengeschlossen sind und uns selbst verwalten und der Verwaltung des Gesamtgebäudes gegenüber quasi Betriebskosten zahlen und eigentlich nicht mehr, als wenn wir es jetzt selber verwalten würden und auch gewisse Sachen bezahlen müssten. So, und noch ein anderes Element, warum das geklappt hat, war natürlich die ganz große Unterstützung seitens der Szene und seitens der AnwohnerInnen hier in der Nähe, die uns wohlgesonnen waren zum großen Teil. Und wenn es nicht geklappt hätte, die Räume hier gleich zu füllen, gleich nach der Besetzung, dann auch hier Gruppen tagen zu lassen, Veranstaltungen zu machen, Partys zu machen, die Räume zu füllen, die Räume quasi auch so im Fluss zu halten, dass hier ständig auch was passiert und dass hier irgendwie das nicht nur zum Wohnen oder so benutzt würde. Also das war für uns eine ganz große Unterstützung, ganz viel wert und hat eben auch so anerkannt, dass eben auch Räume gebraucht werden hier in der Stadt. Ja, das ist ganz klar, ist, dass eben so Räume, die gegen Spende zwar, wenn man kann, aber so erstmal unkommerziell genutzt werden können, dass die wirklich rar sind in der Stadt. Ja? Also gerade auch diese Ausmaße, die wir haben. Wir haben keine großen Räume, aber mehrere mittelgroße und dass Leute das einfach auch spontan, klar mit Abstimmung im Raumplan und so nutzen können. Und auch viele selbstorganisierte MieterInnen-Treffen oder Refugee-Gruppen oder Deutschkurse oder was auch immer, was auch spontan manchmal nötig ist, einfach hier Leute zu beherbergen. Für Treffen, für Kongresse, für Veranstaltungen. Das ist halt bei uns ziemlich easy und das war auch wirklich nötig, so Räume zu haben. Es gibt sicher auch noch andere Hausprojekte, sowas auch möglich ist. Aber so der Zuspruch und Solidarität, Unterstützung hat schon haben gezeigt, dass das auch wirklich nötig ist. Und dann, was mir noch einfällt, ist noch so ein kleines Element vielleicht, dieser Mythos von Bethanien. Also das Rauchhaus wurde besetzt im Dezember 71. Das war die erste Besetzung, die gehalten werden konnte. Also das Projekt gibt es immer noch. Ist halt so ein Wohnprojekt für Jugendliche oder junge Erwachsene. Und ja, weil Tonsteine Scherben eben auch dieses Lied Mensch Meier geschrieben hat, wissen relativ viele Leute Bescheid hier um das Rauchhaus und Bethanien und altes Krankenhaus. Und das, auf der Welle sind wir vielleicht auch so ein bisschen geschwommen, dass viel Presse auf uns zukam mit, ach Mensch, hier schon wieder was besetzt hier in Bethanien, interessant, also von, was weiß ich, irgendwie bürgerlicher Presse auch aufgegriffen wurde. Okay, da hast du ja schon sehr viel gesagt. Vielleicht könntest du noch mal was dazu sagen, was du vielleicht denkst, was so die Perspektive fürs Bethanien ist, also wie zum Beispiel eure Verträge jetzt weiter aussehen und vielleicht wie du es einschätzt, in welcher Art und Weise man vielleicht ähnliche Prozesse nochmal in Berlin anstoßen könnte, also ob es nochmal möglich sein könnte, zum Beispiel zu besetzen. Ja, das ist eine total wichtige Frage, weil die Stadt ist natürlich irgendwie für Leute, die nicht viel Geld haben, für selbstorganisierte Gruppen, für linke Perspektiven, für emanzipatorische Gesellschaftsutopien immer enger geworden in den letzten Jahrzehnten. Also immer mehr Räume sind durchkommerzialisiert und es ist wirklich auch nötig, Freiräume zu schaffen und dann auch zu halten und die Wahrscheinlichkeit, das zu halten, wenn man mal schafft, irgendwie einen Raum zu belegen, zu besetzen, ist natürlich jetzt irgendwie von vielen Faktoren abhängig. In unserem Fall waren es schon viele zufällig zusammengekommene Faktoren, die kann man nicht einfach so jetzt wiederholen oder herstellen künstlich, aber klar, was jetzt so die Besetzung der Olauer Schule, also der Gerhard-Hauptmann-Schule in der Olauer Straße hier in Kreuzberg ganz in der Nähe gezeigt hat, ist eben auch, dass irgendwie auch ein linksgeführter Bezirk eigentlich auch anders will, aber wenn sie dann von unten getrieben werden, also wenn viel mediale Öffentlichkeit da ist, wenn Leute da sind im Räumungsfall, dann eben auch die Straßen blockieren und Schülerinnengruppen kommen und sich da engagieren und die Straße einfach dicht machen und eben so eine gewisse Sensibilität für ein Thema in der Gesellschaft und in den Medien vorherrscht, wie eben die Situation von Refugees und einfach selbstorganisierte Kämpfe, wie eben von den Refugees in den letzten paar Jahren ja sich auch stark entwickelt haben, was vorher hier in Deutschland eben kaum so möglich war oder es sich einfach nicht so ergeben hat, dann sind es Faktoren, die auch dazu führen könnten, dass eben sowas wie die Gerhard-Hauptmann-Schule vielleicht jetzt doch noch ein gutes Ende findet, weil letztendlich ist es ein bisschen ähnliche Situation. Der Bezirk will halt aufgrund von Kosten, die ihm zugemutet werden seitens des Senats für in ihrem Besitz befindliche Gebäude, was eben auch diese Schule ist, wie auch das Bethanien vorher war, müssen eben Gelder abdrücken, die sie vermeiden wollen. Und das ist ein Instrument, um das eben zu vermeiden, ist natürlich ein Verkauf und eine Privatisierung. Das steht halt bei der Gerhard-Hauptmann-Schule auch an als Perspektive. Ja? Und wenn man irgendwie schafft, ein anderes Modell zu entwickeln und eine Selbstverwaltung und irgendwie dafür sorgt, dass die Räume auch genutzt werden von Initiativen, die sich irgendwie selbst organisieren können, wie es beim Refugee-Zentrum ja auch wäre, zusammen vielleicht noch mit anderen Gruppen, dann wäre eben sowas wie eine starke Öffentlichkeit, die ja immer wieder auf und ab ebbt, aber auch wieder herstellbar ist und eben eine gute Selbstorganisierung und linke Solidarität auch aus der Nachbarschaft und so könnte meines Erachtens schon auch dazu führen, dass man so ein Projekt wieder halten kann.